Zur Durchsetzung der programmatischen Aufgaben aus der diesjährigen Neujahrsansprache des obersten Führers Genossen Kim Jong-un gab es am 9. Januar im Pjöngjanger Kabelwerk 326 und im Kreis Unpa vom Bezirk Nordfanghe Meetings der Arbeiter und Mitglieder des Gewerkschaftsverbandes sowie der Bauern und Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft. Zugegen waren dabei auch Ri Il-Fan, Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Funktionäre der betreffenden Bereiche und beider Verbände. Auf den Veranstaltungen hoben die Referenten und Redner hervor, die Neujahrsansprache des Genossen Kim Jong-un sei ein kämpferisches Banner, das die Macht der einmütigen Geschlossenheit und der Selbsthilfe zur Geltung bringe und so das ganze Land zu neuen Wunder und Heldentaten bei der Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas wachrüttle. Man soll es sich getreu der Neujahrsansprache des Marschalls Kim Jong-un für die Verwirklichung des auf dem 7. Parteitag unterbreiteten richtigen Plans zum Aufbau des starken sozialistischen Staates voller Kraft einsetzen.